Deutschlandfunk. Kommentar. Im britischen Liverpool hat heute der alljährliche Kongress der Labour-Partei begonnen. Der umstrittene Parteichef Jeremy Corbyn war gestern in einer Urwahl als Vorsitzender der britischen Sozialdemokraten bestätigt worden. Während die Mehrheit der Mitglieder hinter dem Vorsitzenden steht, unterstützen ihn nur wenige Parlamentsabgeordnete. Basis versus Establishment. Droht der altehrwürdigen Labour-Partei eine tiefe Krise? Es kommentiert Stefanie Pieper. Die Siegerin der Urwahl in der britischen Labour-Party heißt Theresa May. Richtig gehört. Einzig die konservative Premierministerin profitiert davon, dass weiter Jeremy Corbyn die größte Oppositionspartei führt. Ein radikal linker Hoffnungsträger für die stark gewachsene junge Parteibasis und zugleich Schreckgespenst des Partei-Establishments, vor allem der Abgeordneten. Corbyn hat, und das ist geradezu tragisch, den Sinn und Zweck der Labour-Party nicht verstanden. Gegründet wurde sie vor 116 Jahren nicht als außerparlamentarische Opposition, sondern um Sitze im Unterhaus zu erringen. Labour ist keine Nichtregierungsorganisation, die von morgens bis abends das Gute und Schöne fordern kann, ohne je gezwungen zu sein, für ihre politischen Ideen Mehrheiten zu organisieren. Corbyn jedoch versteht Labour als soziale Protestbewegung für eine bessere Welt. Ein Beispiel: Der Pazifist will, sollte er Regierungschef werden, ein Ministerium für Weltfrieden und nukleare Abrüstung gründen. Ein hehres Anliegen, gewiss, aber kaum eines, das ihm Wählerstimmen bringen wird. Labour kann Wahlen nur dann gewinnen, wenn die Partei geeint erscheint und wenn sie in die Mitte rückt. Das britische Wahlvolk schätzt die Extreme nicht, Tony Blair hat das verstanden. Und auch wenn ihn viele Labour-Mitglieder heute verteufeln, immerhin hat er 3 Wahlsiege hintereinander errungen. Im Grunde lagen die innerparteilichen Rebellen aus der Fraktion also richtig mit ihrem Putschversuch. Denn Corbyns Schwenk nach ganz links wird Labour bei der Wahl 2020 oder früher nicht wieder in die Regierung bringen. Und der 67-Jährige besitzt einfach nicht die Aura eines künftigen Staatsmanns. Doch seine Gegner haben sich ihr spektakuläres Scheitern selbst zuzuschreiben. Ihr Versuch, den Parteichef zu stürzen, war schlecht geplant, dilettantisch ausgeführt und zementiert im Ergebnis Corbyns Herrschaft. Wird sich die Partei nun spalten, wie manche befürchten? Für einen solchen Schritt spricht, dass nicht abzusehen ist, wie die beiden Labour-Lager wieder zueinander finden könnten. Dagegen spricht, dass das britische Mehrheitswahlrecht große Parteien belohnt und kleinere Parteien bestraft. Noch scheint der Corbyn-kritische Flügel vor der Abspaltung zurückzuschrecken. Tief zerstritten zu sein, ist aber nicht nur schlecht für Labour, sondern auch schlecht für das Land. Die gesellschaftlichen, juristischen und wirtschaftlichen Folgen des Brexit werden die britische Politik in den kommenden Jahren schwer beschäftigen. Corbyn jedoch meidet dieses Thema, vielleicht weil er wirklich heimlich ein Brexit-Fan ist. Labour muss sich gleichwohl damit auseinandersetzen, dass die traditionelle Klientel der Partei, vor allem im Norden Englands, für den EU-Ausstieg gestimmt hat, auch weil sie die bisher liberale Haltung der Partei zur Zuwanderung nicht teilt. Die regierenden Tories, die ihrerseits zwischen hartem und softem Brexit zerrissen sind, brauchen gerade deshalb als Gegenüber eine Opposition, die diesen Namen verdient. Die Labour Party in ihrem bedauerlichen Zustand ist dies nicht. Theresa May kann es sich gemütlich machen in der Downing Street. Sie hatten einen Kommentar von Stefanie Pieper.